mach die Tür auf. Bitte, Lisa. Nein. Ich stehe hier so rum wie so ein Volltrottel. Aber ich habe dir das doch schon alles erklärt. Kannst du nicht einfach wieder gehen? Ich will nur ganz kurz mit dir reden. Ich habe Angst vor dir, Henning. Aber das ist ja wirklich absurd. Komm, Lisa, mach die Tür auf, ja? Wenn hier jemand sieht. Können wir nicht einfach telefonieren? Nachher, ja? Wir telefonieren nachher. Da kannst du alles sagen, was du sagen willst. Susanne ist heute den ganzen Abend zu Hause. Es geht wirklich schnell. Ich will dir nur noch mal kurz in die Augen sehen, okay? Dann bin ich sofort weg. Aber was soll das denn bringen? Was willst du denn... Böses Ende. Hörspiel von Sven Stricker. Was war das denn jetzt? Schönen guten Tag, T2-Vermittlung. Mein Name ist Paul Uhlenbrock. Was kann ich für Sie tun? Tag. In Berlin. Gerne. Ich setze mich mal hier hin, ja? Kellermeier? Wieder Keller. Mit EI oder mit AI? Ich heiße Kuli von Coolen Kampf. Da gab's auch mal einen Showmaster. Kenn ich doch jetzt sehr viele Einträge in Berlin. Kennst du vielleicht noch? Gibt's denn da auch einen Vornamen? Uli. Also Ulrich. Aber du kannst mich ruhig Kuli nennen. Ja, dann müssten Sie aber die Straße wissen. Machen alle. Der Herr Mundschau vom Personal hat gesagt, ich soll mich einfach auf einen freien Platz setzen. Da wird mich dann schon jemand einarbeiten. Wieso denn jetzt mein Vorgesetzter? Sie wissen doch die Straße nicht. Und den Vornamen wissen Sie auch nicht. Was? Paul Uhlenbrock. Ja. Ja, natürlich können Sie meinen Vorgesetzten sprechen. Einen Moment. Herr Kletzke. Was ist denn? Beschwerde. Herr Kletzke, ich bin Ulrich Kuhlenkampf. Weshalb? Weil meine Eltern... Kellermeier, Berlin. Kein Vorname, keine Straße. Geben Sie mal Ihr Headset. Bitte. Ja, guten Tag. Kletzke ist mein Name. Ich bin Kuli. Ja. Ich habe mich mal hier hingesetzt. Das ist selbstverständlich ein Fehler. Ja, natürlich. Das geht ganz nach oben, natürlich. Scheiße. Ich kann mich natürlich auch woanders hinsetzen. Ach, wenn Sie wüssten, was wir für einen Beschäftigungsmangel haben, sonst würden die ja auch alle gar nicht hier arbeiten. Bitte? Ja, also wenn Sie jemanden wissen, der kann sich dann ja hier mal melden. Nein, das kriegen Sie erstattet, das ist klar. Ja, auch unser Gespräch jetzt hier, klar, natürlich. Wo schließe ich denn mein Headset an? Mann, da an der Buchse. Das ist die einzige Buchse, wo das reinpasst, das sieht man doch. War ja nur eine Frage. Ja, schon gut. Gut, wiederhören, Herr Rotenburg. Ja, wiederhören. Vollidiot. Herr Kletzke? Wer sind Sie denn? Kuhlenkampf, Ulrich. Wie der Showmaster. Ja, ja. Das ist mein erster Tag heute. Der Herr Monschau hat mich in die Mittelschicht gesetzt. So, der Herr Monschau. Ja. Ja, und nun bin ich hier. Jetzt müsste mich halt mal jemand einarbeiten. Na, das kann ja dann gleich der Herr Uhlenbrock machen. Ich habe gesehen, dass Sie heute sowieso nicht mehr auf den Stundenschnitt kommen, Herr Uhlenbrock. Sie sind zu langsam. Aber wenn die Kunden zu langsam und renitent. Schlechte Kombination. Bringen Sie Herrn Kuhlmann die nötige Technik bei, plus für Sie außerirdisches Tempo. Super. Scheiße. Lass mich los, Henning! So, jetzt hätte ich das gerne nochmal von dir erklärt. Du machst mit mir Schluss. Lass mich los, du Arsch! Gib mir doch mal einen Grund. Habe ich nicht die ganze Zeit für dich gesorgt? Doch schon! Was? Ich kann das nicht mehr. Das habe ich dir doch schon gesagt. Das ewige Versteckspielen. Wir können überhaupt nichts zusammen... Ach, außer dem Sex. Ja, was hat dir doch gefallen, oder? Ja, natürlich. Was willst du denn dann? Du hast die Wohnung. Du hast die ganzen teuren Möbel. Du kannst dir sogar ein Cabrio leisten. Was willst du das alles ist aufgeben? Doch nicht alles, Henning. Lass mich endlich los, verdammte Scheiße. Sonst gehe ich zu deiner Frau. Du willst mich erpressen. Willst du mich erpressen? Dann geh doch gleich in die Öffentlichkeit. Was hältst du denn davon? Ja, einmal 15 Minuten Ruhm für dich. Das klingt doch toll, das kann man doch mal machen. Ich will doch nur, dass du gehst. Geh zurück zu deinen Kindern. Lass meine Kinder aus dem Spiel. Wie Spaß. Ja, Mensch, wann kommt man schon mal in so kurzer Zeit mit so vielen Leuten in Kontakt? Ist doch super. Redest du dir das jetzt hier schön? Was ist denn das für ein Kontakt? Die haben es eilig, wir halten sie hin, stellen uns blöd an und werden dafür angeschissen. Das hält man doch im Kopf nicht aus, was das für ein Scheißjob ist. Wie lange machst du das denn schon? 2 Jahre. 2 Jahre Schichtdienst. Ich bin ja gerade erst hierher gezogen. So, so. Aus Dortmund. War da beim Bund. Was, du? Ja. Wieso denn nicht? Wollen wir mal weitermachen? Das reißt ja sonst ein hier. Schönen guten Tag. T2-Vermittlung. Was kann ich für Sie tun? Name. Was? Name. Kuhlenkampf. Hallo? Kann ich was für Sie tun? Bitte? Wie sollen wir das jetzt erklären? Sag doch mal die Wahrheit. Sag doch einfach mal irgendwer die Wahrheit, Henning. Über dein Doppelleben. Was für ein Mensch du in Wirklichkeit bist. Was geht denn da ab? Was bin ich denn für ein Mensch? Hallo? Du manipulierst. Du denkst nur an dich und deine Karriere. Du spielst mit den Gefühlen anderer Leute. Du benutzt deine Partei, du benutzt deine Frau und du hast mich benutzt. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich lasse das alles auffliegen. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Ich bin so voll von dir, du Passivist! Ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich deine Presse in der Zeitung sehe. Ich schreibe mir mal die Nummer auf. Was? Gib mir das Telefon. Oh, oh. Rufst du gerade jemanden an? Gib mir das Scheiß-Telefon! Scheiße, was war das denn? Hatte ich auch noch nicht. Die muss irgendwie an die Taste gekommen sein. Vielleicht aus Versehen. Ja, oder absichtlich, damit wir das hören. Ja, und jetzt? Was? Rufen wir die Polizei? Gib mal die Nummer ein. Hier. Lisa Gerhardt heißt die. Pestalozzi-Straße. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Ja, keiner da. Erstmal abwarten. Das ist doch eine totale Scheißidee, ist das. Da gibt's ja auch Datenschutz und so. Wir dürfen das hier gar nicht. Ich klingel nochmal. Brauchst du nicht. Die Tür ist offen. Was? Offen. Sieht man doch. Das Schloss ist nicht eingerastet. Hier. Mann, das ist ja mal richtig schöner Wohnen hier. Hallo? Frau Gerhardt? Was? Das kam von da hinten. Oh. Ja. Wer seid ihr? Hallo, wir sind... Was wollt ihr hier? Schönen guten Tag, T2-Vermittlung. Wir haben schon mal telefoniert heute. Ja, du bist da... Du bist da auf diese Taste gekommen. Und da war da die Auskunft dran. Du hast uns gar nicht gehört. Also wir dich sind... Aber warum habt ihr denn nicht die Polizei geholt, ihr Idioten? Naja, mein Kollege, der ist hier neu. Bitte? Was? So eine Scheiße. Haut bloß ab! Du hast da Blut im Gesicht. Ich bin hingefallen. Aber es ist ganz schön viel Blut. Und ich glaube, die Nase ist gebrochen. Der Fernseher ist ja kaputt. Ach, was? Hat da einer reingetreten? Will ihr irgendwie helfen? Ihr hättet mir helfen können, wenn ihr die Polizei gerufen hättet. Das können wir jetzt ja noch machen. Jetzt ist es zu spät. Der Fernseher hat doch einer auf die Schnauze gehauen, oder? Wer war denn das? Geht dich nichts an. Nee, aber sieht nicht gut aus. Ich kenne das schon und jetzt verpisst euch. Na gut, ich geb dir mal meine Karte, ja? Will ich nicht. Falls noch was ist. Also ich wohne auch gar nicht weit weg. Nein, komm. Wir arbeiten gleich um die Ecke. Ja, ja. Ich leg die auf den Tisch hier, ja? Verpisst euch! Was für eine krasse Bude. Ich meine, die ist doch höchstens so alt wie wir. Ja und? So jung sind wir jetzt auch nicht mehr. Da kann man schon mal ein bisschen Geld verdient haben. Außer man ist wie wir. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, was du machst, aber ich gehe jetzt schön nach Hause und dann versuche ich noch irgendetwas Brauchbares aus diesem beschissenen Abend zu machen. Ach so, klar. Ja. Bestimmt auch mit Familie und so, oder? Nee. Bin getrennt, ich will jetzt aber nicht darüber reden. Also. Dann mach's mal gut. Ja, du auch. Bis morgen. Ja. Man sieht sich. Jo. Ich habe eine ziemlich große DVD-Sammlung. Asien-Action und so weiter. Uli. Ja? Ich suche keinen Freund, okay? Okay. Und? Wie war der Abend gestern so? Ruhig. Bei mir nicht. Ich war noch mal so richtig unterwegs. Mit Freunden. Aha. Ich habe nämlich Freunde. Wir sind so rumgezogen, von einer Kneipe in die andere. Schön. Ja, toll, toll war das. So, jetzt erstmal anfangen. Herr Kuhlenkampf. Herr Kletzke. Machen Sie mal Pause. Sie haben Besuch. Was denn für Besuch? Ich kenne doch hier niemanden. Ein Kommissar Bernauer von der Polizei wartet auf Sie im Aufenthaltsraum. Oh. Nur um das mal klarzustellen. An seinem zweiten Arbeitstag von der Polizei besucht zu werden, erhöht nicht gerade die Chancen, die Probezeit zu überstehen. Herr Kuhlenkampf. Ja, Klitzke. Mit wem warst du da gestern weg? Wieso? Ja, du hast gesagt, du kennst hier niemanden. Ich habe Besuch. Herr Kuhlenkampf? Ja, wieder. Guten Tag. Mein Name ist Bernauer, Mordkommission. Mord? Ja, ich habe hier ein Foto. Kennen Sie diese Frau? Ach, die, ja. Wir haben Ihre Visitenkarte auf dem Wohnzimmertisch von Frau Gerhardt gefunden. Kannten Sie sie gut? Nein, nur einmal gesehen. Wann? Gestern. Ach, gestern. Wann genau? So am frühen Abend. Wo? In Ihrer Wohnung. Wir haben geklingelt, aber die Tür war offen. Da sind wir reingegangen. Wir? Ja, mein Kollege Paul und ich. Also Paul Uhlenbrock heißt er. Darf man hier rauchen? Weiß ich nicht. Ich bin neu. Was haben Sie denn da gemacht bei Frau Gerhardt? Sie hat hier angerufen, als sie Stress mit einem Mann hatte. Aus Versehen. Oder Absicht. Weiß ich nicht. Aber ich habe es irgendwie vermasselt. Das war mein erster Tag gestern. Mit wem hatte sie Stress? Weiß ich nicht. Irgendein Henning. Mehr hat sie eigentlich nicht gesagt, außer dass der irgendwie manchmal in der Zeitung steht. Naja, und dann sind wir nach unserer Schicht hin, um nachzusehen, ob mit ihr alles in Ordnung ist. Machen Sie sowas immer bei der Auskunft? Persönliche Kundenbetreuung? Weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Und? War mit ihr alles in Ordnung? Nein, sie hat geblutet. Ach. Ja, aus der Nase. Und dann hat sie gesagt, dass wir uns verpissen sollen. Entschuldigung. Weshalb? Wegen des Ausdrucks. Nein, weshalb Sie sich verpissen sollten? Weiß ich nicht. Sie wissen ganz schön viel nicht. Ich habe hier noch ein Foto. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das ist die gleiche Frau, Lisa Gerhardt, nach ihrer Ermordung gestern Abend. Oh Gott. Ihr wurde eine böhmische Blumenvase über den Kopf gezogen. Das hat sie nicht überlebt. Die Dinger sind ziemlich schwer. Oh Gott. Wir haben allerdings auch Würgemale gefunden. Und Quetschungen. Scheiße. Herr Kuhlenkampf, wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr? Zu Hause. Allein. Also keine Zeugen? Nein. Holen Sie mir Ihren Kollegen mal her. Scheiße, die ist tot, Paul. Was? Wer? Die Frau von gestern, wo wir waren. Tot? Ermordet. Du sollst zum Kommissar kommen. Ach du Scheiße, die ist tot? Wenn ich sie doch sage. Aber woher weiß dieser Kommissar? Meine Visitenkarte lag da auf dem Tisch. Oh Mann. Wussten Sie, dass Frau Gerhardt einen Blumenladen besaß? Nein. Die muss ja eine Menge Blumen verkauft haben, oder? Möglich. In welchem Zustand fanden Sie Frau Gerhardt vor? Sie hat geweint. Und eine blutige Nase, die hatte sie auch. Ansonsten war sie eher so aggressiv. Ist ja auch klar, da kommen einfach so zwei Typen rein. Und Sie sind dann gemeinsam wieder gegangen, Herr Kuhlenkampf und Sie? Ja, klar. Raus aus der Wohnung, rein in den Feierabend. Was haben Sie dann gemacht? Der Herr Kuhlenkampf hat sich mit ein paar Freunden getroffen, sagt er. Und ich habe mich zu Hause eingeschlossen und mit meiner Tochter telefoniert. Ah, Sie haben eine Tochter. Ja, die lebt bei ihrer Mutter in Barcelona. Leider. Verstehe. Herr Uhlenbrock, Sie und Ihr Kollege sind unberechtigt in die Wohnung einer jungen Frau eingedrungen, die kurz darauf ermordet wurde. Sie werden verstehen, dass Sie das zunächst nicht gerade unverdächtig erscheinen lässt. Klar. Zumindest waren Sie beide vermutlich die Letzten, die Lisa Gerhardt lebend gesehen haben. Können Sie mir noch irgendetwas mitteilen, was uns helfen würde, Ihren Mörder zu ermitteln? Rein gar nichts. Das ist wenig. Verdammt wenig. Wir sind am Arsch. Und in welcher Stadt? Der denkt, wir waren das. Dann stelle ich sie mal durch, ja? Auf Wiederhören. Und das alles nur, weil du deine bescheuerte Visitenkarte da auf den Tisch gelegt hast. Das ist jetzt unfair. Weiß ich, ist mir aber egal. Hat dich ja keiner gezwungen mitzukommen. Schon gut. Außerdem lasse ich als Mörder doch nicht meine Visitenkarte auf den Schon Tisch Schon gut, habe ich gesagt. Was machen wir denn jetzt? Wieso? Was sollen wir denn machen? Wir machen hier unsere Arbeit, das machen wir. Und dann machen wir Feierabend. Und dann gehst du schön nach Hause und ich mach sonst was. Okay. Und ich will da auch gar nicht mehr drüber reden. Klar. Hm. Uhlenbrock. Paul, ich bin's, Kuli. Uhlenbrock. Paul, ich bin's, Kuli. Hallo. Hallo. Kuli, ich bin's. Hallo? Ja, hallo. Wer ist denn da? Kuli. Was willst du denn? Mann, diese Tote. Mann, ich denke, du willst nicht mehr darüber reden. Nee, wollte ich auch nicht, aber ich muss. Ich hab Post bekommen. Ist ja wahnsinnig von interessant. Von der Toten, verdammt nochmal. Von Lisa Gerhardt. Scheiße, ich bin gleich... Bei dir. Woher hast du denn überhaupt meine Adresse? Hab die Auskunft angerufen. Sag mal, wie wohnst du denn? Wieso, wie wohne ich denn? Naja, in einem Meer von Schallplatten, würde ich mal sagen. Na und? Jeder hat doch seine Hobbys, oder? Mein Hobby ist halt aus Vinyl. Ja, ist ja kein Problem. Wie viele sind das denn? Weiß ich nicht. Hab's noch nicht geschafft, die zu zählen. Ein paar 10.000 vielleicht. Okay. Aber so ein paar ganz normale Möbel hätten... Soll ich dir jetzt den Brief zeigen oder nicht? Ja, natürlich. Erstmal den Umschlag. Da muss man nämlich systematisch vorgehen. Bitte? Also, mit der Post geschickt wurde der schon mal nicht. Keine Briefmarke, keine Adresse. Nur ein L und ein G hinten drauf. Da bist du gleich drauf gekommen, dass der von Lisa Gerhardt sein muss? Nee. Das ist mir erst klar geworden, nachdem ich den Brief geöffnet hatte. Hier, dieses Foto war da drin. Mann, das ist ja mal ein Foto. Ja. Was für ein Schweinkram. Okay. Okay, das hier, also ich glaube, das hier ist Lisa Gerhardt, oder? Ja, das sieht so aus. Also, was man so erkennen kann, ja. Scheint sie selbst gemacht zu haben, das Bild. Hat die beiden wo angeturnt. Aber wer ist denn der Typ, der sie da wirkt? Ihr Freund? Kuli, warum sollte sie dir ein Foto von sich und ihrem Freund in den Briefkasten stecken? Ja, vielleicht um mir zu sagen, dass sie schon vergeben ist. Bisschen radikale Methode, oder? Stimmt. Aber der Typ kommt mir irgendwie bekannt vor. Was? Zeig nochmal. Was? Nee. Ach nein, das kann nicht sein. Was denn? Naja, also bei einem Ähnlichkeitswettbewerb wurde der auf jeden Fall... Wer denn? Findest du nicht, der sieht aus wie Henning Bürger? Ja, genau. Henning! Das ist... Henning Bürger! Der schicklich-friedlich himself! Ja. Mann, auf so einem Foto... Ich lach mich tot, ey. Ich muss das einscannen und ins Netz stellen. Im Ernst? Ja, hast recht, das ist er. Scheiße. Das müssen wir den Bullen zeigen. Sie hat es aber dir in den Briefkasten gesteckt und nicht den Bullen. Naja. Das hat doch einen Grund. Aber welchen? Ich sag dir jetzt mal, wie das war. Ja? Lisa Gerhardt hat eine Affäre mit Henning Bürger von der Friedenspartei. Ja. Was muss jemand von der Friedenspartei sein, wenn er gewählt werden will? Lasch? Friedlich, sozial, kompetent, authentisch, ein Vorbild. Ja? Bürger hat eine Frau, der hat bestimmt auch Kinder und am Sonntag gibt's im Garten fair gehandelten Bio-Café auf dem frisch geschnittenen Rasen. Mhm. So sieht's nämlich aus. Kein Sadomaso-Kram wie das hier. Also du meinst, sie hat ihn erpresst? Ja. Und deshalb so eine schicke Wohnung gehabt, weil er gezahlt hat. Mhm. Und dann wollte er nicht mehr zahlen. Ja, vielleicht. Vielleicht hat er ihr das Geld aber auch freiwillig gegeben, damit sie die Klappe hält und gefügig bleibt. Mhm. Und dann wollte sie nicht mehr. Henning Bürger ist in Wirklichkeit vielleicht eher gewalttätig. Ja, sie hat Angst vor ihm und glaubt, ihr Leben ist in Gefahr. Sie nimmt deine Visitenkarte und steckt dir das Foto in den Briefkasten, damit du handelst, wenn ihr was passiert. Sie geht wieder nach Hause und tatsächlich, bumm, da ist er. Ist ja krass. Aber was wäre denn gewesen, wenn er nicht gekommen wäre? Dann hätte ich das Foto ja trotzdem gefunden. Was weiß ich? Vielleicht wäre... Weiß ich nicht. Vielleicht wäre sie wieder aufgetaucht und hätte es dir wieder abgeschwatzt. Keine Ahnung. Oder sie wollte auf jeden Fall, dass die Sache auffliegt. Also zeigen wir dieses Foto dem Kommissar Bernauer? Machen wir, ja. Aber wir reden hier von einem Politiker. Dieses Foto ist reines Dynamit. Wir können doch nicht einfach da reinmarschieren und sagen, Entschuldigung, der Herr Friedenspolitiker ist übrigens ein Mörder. Die machen uns fertig. Ach, ich weiß nicht. Wir brauchen Beweise. Was sind für Beweise? Wir machen das wie bei Watergate. Hier, Nixon und so. Die beiden Reporter, die Unbestechlichen, Redford und Hoffman, genau. Recherchieren, hinterherstellen, zack, zack, zack. Tosch, bin's. Nix. Endlich passiert mal was. Wir durchleuchten ihr Umfeld. So heißt das doch, ja? Vielleicht weiß ja jemand was. Wo hat die nochmal gearbeitet? In einem Blumenladen. Guten Tag. Guten Tag. Ja, riecht aber gut hier. Stimmt. Kann ich Ihnen helfen? Ach, einfach so ein Strauß. Ich bräuchte so einen Strauß, hätte ich gern. Gebunden oder lose? Weiß ich nicht. Ist für eine Beerdigung. Oh. Ja, traurig. Für eine, verstehe. Also ein Gesteck. Das nimmt sie aber sehr mit. Es ist nur, meine Kollegin ist gestern Abend gestorben. Ihre Kollegin? Jetzt sagen Sie bloß, darf ich fragen, wie heißt sie denn? Lisa Gerhardt. Das gibt's ja nicht. Für die kaufe ich die Blumen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Sie kannten sie. Ja, wir waren so ein bisschen miteinander bekannt, die Lisa und ich. Wie heißen Sie denn? Kurt. Kurt Biedenthal. Seltsam, hat sie mir nie von erzählt. Ja, konnte sehr verschwiegen sein. Eigentlich nicht. Nee, stimmt. Er hat nichts bei sich behalten können. Von der Sache mit Bürger hat sie Ihnen doch bestimmt auch erzählt, oder? Klar. Ach, und Sie wissen das auch? Ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich stimmt. Nee, das stimmt schon. Ich kenne ihn auch so ein bisschen. Sie hat ihn mir mal vorgestellt. Echt? Das ist ja ein Ding. Ja, echt super Typ, oder? Na, so charismatisch. Und der hat so eine richtige VIP-Nummer. Total geil. Die besteht fast nur aus Einsen. Der kommt daher mit seinem Fahrrad und so, ist aber so ein richtiger Promi. Toll. Die arme Lisa. Furchtbar. Ich muss jetzt Doppelschichten machen. Furchtbar. Ja. Sag mal, was machst du eigentlich heute Abend? Wie bitte? Was? Nichts. Ach so. Ja. Ich habe nämlich gar nichts vor heute Abend. Ach so? Ja. Gut. Sag mal, so eine Nummer mit vielen Einsen ist nicht so schwer zu merken, oder? Das ist die letzte Telefonzelle Berlins. Kann nicht mehr. Wir hätten ihn ja auch mit deinem Handy anrufen können, um es einfacher zu machen. So, jetzt tipp mal hier ein, die Nummer. Was wollen wir dem denn eigentlich sagen? Ja, hallo, wir sind's, die zwei von der Auskunft. Haben Sie Ihre Geliebte ermordet? Die guten Pläne entstehen immer im Moment. Jetzt wähl schon an. So. Okay. Du Arschloch. Dir werden wir es zeigen. Hier, hallo? Ja. Wer ist denn da? Herr Bürger. Wer sind Sie? Mein Name ist, Was wollen Sie denn? Woher haben Sie diese Nummer? Mein Name ist Müller, von der Berliner Allgemein. Was, nie gehört. Ich kenne die Redakteure von der Berliner Allgemein. Woher haben Sie diese Nummer? Wir wissen, was Sie vorgestern Abend gemacht haben. Wer sind Sie, verdammt nochmal? Sie können sich das jetzt hier auf jeden Fall sparen. Die Nummer zurückverfolgen und diesen ganzen Kram. Wir wissen, wie das läuft. Wir sind in einer Telefonzelle. Das ist sehr lustig, ja. Von welchem Satiremagazin sind Sie? Hat sich was mit Satiremagazin. Sagt Ihnen der Name Lisa Gerhardt was? Nein. Sie haben sie umgebracht. War jetzt vielleicht ein bisschen zu direkt. Susanne? Henning, so früh, ich hatte dich noch gar nicht erwartet. Ich habe alle Termine für heute abgesagt. Mir geht's nicht so gut. Jetzt, in der heißen Phase des Wahlkampfs geht's dir nicht so gut. Was ist passiert? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Sag's einfach. Da waren so ein paar Spinner. Ich habe keine Ahnung, woher die meine Nummer haben. Aber wir haben ein Problem. Was hast du wieder angestellt? Was soll das heißen? Bist du auf meiner Seite oder nicht? Das weiß ich noch nicht. Ich habe dir immer gesagt, dass dein Schwanz uns nochmal zu Fall bringt. Susanne? Was? Die Typen haben gefragt, ob ich eine bestimmte Frau kenne. Und natürlich kennst du sie. Ja. Du streitest es ab und ich werde es weglächeln, wie immer. Also, wo ist das Problem? Sie ist tot. Scheiße. Ja. Die beiden Typen haben gesagt, ich habe mich erkundigt, das kommt morgen in der Zeitung, die ist tatsächlich ermordet worden. Ich meine, das ist doch furchtbar. Tut sie dir leid oder du dir selbst? Sei nicht so herzlos. Anders könnte ich das hier gar nicht ertragen. Man wird ihre Wohnung durchsuchen. Gott. Was wird man finden? Vielleicht. Es gibt ein Foto. Ne? Ich kenne deine Vorlieben, du perverser Vollidiot. Susanne. Fass mich nicht an! Hast du sie ermordet? Sag mal, natürlich nicht. Wann war der Mord? Gestern. Dann haben Sie das Foto nicht gefunden, sonst wäre die Polizei schon hier. Richtig, die Polizei hat das Foto nicht, aber diese beiden Typen vielleicht. Und ich frage mich wirklich, woher die meine Nummer haben. Ich meine, woher haben die meine Nummer? Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich gehe noch mal in den Telefon. Reit dich nicht noch tiefer rein. Natürlich nicht. Wie geht's den Kindern? Du widerst mich an. Warum schicken wir das Foto nicht einfach an die Presse? Oder an die Polizei? Wir brauchen mehr Beweise. Der Bürger, der muss das zugeben, dass es war. Wieso das denn? Ich finde das irgendwie falsch. Wir machen uns doch strafbar. Wir halten Beweise zurück. Und wir sind doch keine Detektive oder sowas. Wir arbeiten im Callcenter, sonst nichts. Ja. Was geht uns das Ganze überhaupt an? Was uns das angeht? Ja. Die hat dir das Foto in den Briefkasten geschmissen. Das heißt, die will, dass du was unternimmst und nicht gleich wieder die Verantwortung abgibst. Sag mal, was glaubst du denn, wer wir sind? Chuck Norris und Spider-Man? Wir müssen Bürger so weit dran kriegen, dass er den Mord gar nicht mehr zugeben muss. Dass er verurteilt wird aufgrund der Indizien. Das darf keiner vertuschen, das Ganze. Wer will denn das vertuschen? Na, die alle. Die stecken doch alle unter einer Decke. Aber wie willst du ihn denn dran kriegen? Er wird versuchen, uns zu bestechen. Was? Er wird uns Geld anbieten, damit wir schweigen. Und wenn er das macht, gehen wir darauf ein. Natürlich nur so zum Schein. Das ist so gut wie ein Schuldgeständnis seinerseits. Damit haben wir ihn. Und dann gehen wir zum Bernauer. Ach. Heute Abend suchen wir uns eine andere Telefonzelle ich und... Nicht. Was? Nicht heute. Ich habe zu tun, kann ich nicht aufschieben, ist wichtig. Ehrlich. Mensch, toll, dass das geklappt hat, Bettina. Warst du hier schon mal? Ja, schon. Also, ich kenne noch nicht so viel, aber bin ja auch noch neu in der Stadt. Warum ausgerechnet das hier? Ich meine, das ist bestimmt toll, aber für die erste Verabredung vielleicht ein bisschen eigen? Ich wohne oben drüber. Das gibt's nicht. Du wohnst über einer Dönerbude. Ja. Na, immerhin hattest du es ja dann nicht so weit. Genau. Also ich nehme jetzt erstmal Lachen. Ach, vergiss es, wir gehen. Was? Wohin denn? Zeige ich dir. Okay, gut, das ist eine andere Hausnummer. Nur, dass man da jetzt seine Schuhe ausziehen musste, das ist halt beim bisschen... Inder gern mal so. Sag bloß, du warst noch nie indisch essen, Kurt. Cool. Ach so, ja. War ich tatsächlich noch nie. Ich habe noch nie über einem Inder gewohnt. Sag mal, wie ist denn das jetzt so... Ich meine, es ist ja ein bisschen makaber, dass wir uns hier so kennengelernt haben, weil jemand anderes, also die Lisa, gestorben ist. Ja, das ist makaber. Woher kanntest du sie eigentlich? Was? Na, ich meine nur, sie hat mir halt noch nie von dir erzählt. Nee, es wundert mich nicht. Wir waren nur so ein bisschen bekannt. Früher noch. Ich denke, du bist neu in der Stadt. Lisa hat ja immer darüber gejammert, dass sie noch nie richtig aus Berlin rausgekommen ist. Ja, stimmt. Das hat sie mir auch immer gesagt. Nee, das war früher mal, in einem Urlaub. Ach, da, ewig her. Man trifft sich, quatscht so ein bisschen, tauscht Nummern aus. Und dann plänkelt man noch so ein bisschen rum. Also viel Kontakt war das nicht. Das öfter mal eine E-Mail und so. Woher kanntet ihr euch denn? Der Blumenladen. Richtig. Sie hatte eine Anzeige geschaltet, Teilhaber gesucht für Floristikunternehmen in bester Lage. Da habe ich mich gemeldet. Und? War das eine gute Idee? Ja, für mich schon. Ich finde es super. Sie hat immer so ein bisschen gehadert mit ihrem Beruf. Wollte was Größeres sein. Irgendwann krieg ich die ganzen Blumen, hat sie immer gesagt. Ja, ja, sie wollte groß raus. Genau. Sag mal, dass das Mord war, weißt du, oder? Was? Nein. Doch. Mich hat da gestern so ein Kommissar bei der Arbeit abgefangen, weil meine Visitenkarte wohl bei ihr offen rumlag. Und der hat mir das erzählt. Mord? Oh, wie schrecklich. Ja, das muss auch ziemlich furchtbar gewesen sein. Also die Art und Weise, so Sadomaso-Kram und Gewalt. Ich hab gewusst, und so, dass ihr das irgendwann mal zum Verhängnis. Ja, ja, ich auch, ich auch. Meinst du, der Bürger könnte das gewesen sein? Ach, Quatsch, hör auf. Ist Quatsch, oder? Ja, also ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. Als sie ihn kennengelernt hat, hat Lisa gesagt, dass er viel zu sanftmütig wäre für einen Politiker. Und dass er das deswegen alles gar nicht packt. Aber beim Sex? Ja, das war natürlich was anderes. Da war er wohl nicht ganz so sanftmütig. Ich glaube auch nicht, dass er sie geliebt hat. Ich glaube, der hat viele Frauen. Wieso? Ach, nur so. Komm, nur so gibt's nicht. Mich hat er auch mal angebackert. Ich hasse das, wenn Männer meinen, sie könnten einen einfach so angraben, nur weil man gerade mal mit ihnen zusammenwürzt. Als wäre man so ein Objekt. Einmal oben Essen reinstecken, unten dann... Total widerlich. Ja, das ist absolut so durchschaubar. So niveaulos, so beschissen einfallslos. Und ich sag dir mal was. Fast alle Männer ticken da total gleich. Also ich könnte kotzen. Widerliche, stumpfsinnige, schwanzgesteuerte Wichser. Kurt? Was? Magst du eigentlich gar nicht, dass ich dich verarsche? Was? Gehen wir jetzt zu mir oder nicht? Zahlen bitte! Bürger? Sie? Ja. Wir wissen, dass Lisa Gerhardt nicht ihre einzige Geliebte war. So. Sie wissen was. Das ist ein komischer Zufall, so kurz vor der Wahl, nicht wahr? Sind Sie von den Konservativen? Ist das so eine dreckige kleine Schmutzkampagne, um mir was anzuhängen? Wir müssen Ihnen nichts anhängen, Herr Bürger. Für Ihr Tun sind nur Sie selbst verantwortlich. Wow. Sie haben Lisa Gerhardt ermordet. Überhaupt nichts habe ich. Was wollen Sie überhaupt von mir? Geld? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Warum gehen Sie nicht einfach zur Polizei? Oder zur Presse? Ich sag Ihnen warum. Weil Sie nichts in der Hand haben. Ja? Selbst die Boulevard. Wir haben immerhin ein Foto von Ihnen und Lisa Gerhardt. Und da sehen Sie mal echt scheiße drauf aus, auf dem Foto. Das muss eine Fälschung sein. Ja, das wäre aber eine sehr perfekte Fälschung. Mit fantasievollem Blick fürs Detail. Wir waren nur zufällig zur richtigen Zeit am falschen Ort und dachten, wir räumen mal ein bisschen auf. Na, sauber. Schauen wir mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Ihre Hebel interessieren uns nicht. Sie unterschätzen meine Möglichkeiten. Sie unterschätzen unsere. Meinen Sie? Also gut. Ich gebe hier nichts zu, ist das klar? Klar. Ich kann diese Aufregung jetzt nicht gebrauchen. Wie viel? 500.000. Leck mich am Arsch. Hab ich nicht. Das ist Ihr Problem. Wir haben ein Foto, das mehr wert ist. Beschaffen Sie das Geld. Wir melden uns wieder. 500.000? Bist du wahnsinnig? Ja, wieso? Was hast du denn gedacht, was ich fordern soll? Der ist von der Friedenspartei, der hat nicht so viel Kohle. Aber wenn der drauf eingeht, ist es doch so gut wie ein Geständnis. Ich weiß nicht, das ist doch alles irgendwie eine Nummer zu groß für uns. Ja, aber nur, weil du die Schultern einziehst. Moment mal. Ja? Kurt. Ja? Da waren zwei Männer bei mir. Tina, was ist denn los? Sie haben mich geschlagen ins Gesicht. Was? Scheiße! Ruf die Polizei! Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Sie haben nach dir gefragt. Was? Nach mir? Was ist los? Warte, wir sind gleich bei dir. Wir? Wie sollen wir? Wer ist denn der Typ, Kurt? Das ist Paul. Kurt? Ist doch jetzt egal. Was wollten die Typen denn von dir? Wissen, ob ich die privaten mal von Henning Bürger habe. Ob der mir die mal zugesteckt hat oder ob ich die von Lisa habe. Und vor allem, ob ich die weitergegeben habe. Und? Was hast du gesagt? Ich habe natürlich Nein gesagt. Ich bin ja nicht blöd. Nee, bestimmt nicht. Das war sehr schlau von dir, Bettina. Ja. Dann haben sie mich geschlagen. Nee, warte. Zuerst haben sie angefangen, den Laden auseinanderzunehmen. Und dann haben sie mich geschlagen. Ins Gesicht mit der Faust. Die haben mir bestimmt die Nase gebrochen. Sieht gar nicht so aus. Und dann? Habe ich es ihnen gesagt, natürlich. Ich bin ja nicht blöd. Nee. Was hast du denen gesagt? Na, dass er Kurt Biedenthal heißt. Dann haben die kurz telefoniert und gesagt, es gibt keinen Kurt Biedenthal in Berlin. Dann haben sie mich nochmal geschlagen. Aber ich konnte denen ja nichts anderes sagen, denn du heißt doch Kurt Biedenthal, oder? Nee. Was? Heiß ich nicht. Ich heiße Uli. Uli Kuhlenkampf. Was? Du Arschloch! Bist du Idiot? Was denn? Ist doch jetzt egal. Das ist nicht. Was ist denn, wenn die Typen wiederkommen? Wieso hast du mir den falschen Namen gesagt? Die wiederkommen? Die waren doch schon da. Ey, beim nächsten Mal müssen die Alte nicht mal mehr verprügeln. Da erzählt die denen freiwillig, wer du bist und wo du wohnst. Das weiß ich doch nicht. Gar nicht. Guck da mal, wie sauer die auf dich ist. Allerdings, du Schwein. Und wo du wohnst, habe ich denen schon gesagt. Über einer scheiß Dönerbude nämlich. Wir haben eine Spur. Sieh an. Du hast dir doch nicht etwa die Finger schmutzig gemacht. Natürlich nicht, Susanne. Klaus hat mit Manfred gesprochen. Dessen Bruder kennt er so einen Typen aus dem Boxclub und der hat zwei seiner Jungs losgeschickt. Oh, toll, ich sehe schon die Schlagzeile. Friedensikone Berlins übt blutige Selbstjustiz. Ja. Henning Bürger am Ende. Was mir würde, wäre dir doch völlig egal. Hauptsache, du kommst endlich an die Macht und kannst deine Prada-Schuhe in der Yellow Press zeigen. Pass auf, was du sagst. Nein, du passt jetzt mal auf! Wenn du hier nicht so ein Regiment der Kälte führen würdest, hätte ich mich gar nicht auf diese ganze Scheiße eingelassen. Dir ist es doch von Anfang an nur darum gegangen, einen Status zu erlangen. Du mit deinem Charity-Kram und deiner ganzen sozialen Tue. Du hast überhaupt keine Haltung. Dir ist es nie um die Sache gegangen, nur ums Image. Ich reiß mir hier den Arsch auf, um die Lebensbedingungen für unsere Bürger zu verbessern. Und dir sind nur deine eigenen wichtig. Die Kinder dürfen nicht mal spielen hier drin. Oder Angst, dass sie können irgendwas schmutzig machen. Das wären doch genau solche Freaks wie du. Das Wort Freak aus deinem Mund zu hören, finde ich ja sehr interessant. Wo hast du denn aktuell deine Gummimaskensammlung versteckt? Jetzt reicht's. Wenn du nicht gewählt wirst, sorge ich persönlich dafür, dass du ins Gefängnis kommst. Und du wirst die Kinder nie wiedersehen. Mann, das ist ein Riesenfehler, ist das. Dass wir überhaupt hier auftauchen. Die beobachten bestimmt schon das Haus. Ja, deswegen sind wir ja durch den Fahrradkeller reingegangen. Ich muss es nur kurz finden. Was denn? Was denn? Na, das Foto von Bürger und Lisa. Wenn die hier reinkommen und das Foto finden, sind wir doch am Arsch. Da kann ich lange behaupten, ich bin das nicht mit der Erpressung. Scheiße, Erpressung. Ja. Ich bin jetzt ein Erpresser. So war das aber nicht gedacht mit der Karriereplanung. Jetzt reg dich mal wieder ab. Wir erweisen der Welt einen Dienst. Ja, scheiß auf die Welt. Ich will doch nicht in den Knast, Mann. Oder Schlimmeres. Kommissar Bernauer, jetzt machen Sie schon auf, Herr Kuhlenkamp. Wir wissen, dass Sie beide da drin sind. Wieso wissen Sie denn, dass wir hier drin sind? Wir sind doch durch den Fahrradkeller rein. Gegenfrage. Wieso wollen Sie vor irgendjemand verbergen, dass Sie da sind? Wollen wir doch gar nicht. Warum dann der Fahrradkeller? Das mache ich halt manchmal so. Ich habe da einen Schlüssel für oben deponiert, wenn ich den anderen mal vergesse. Im Fahrradsattel. So, so. Ja, und woher wissen Sie denn eigentlich jetzt... Schauen Sie mal aus dem Fenster. Da gegenüber im gleichen Stockwerk, da sitzen wir. Was? Wieso das denn? Sie sind nach wie vor unsere einzige Spur. Ansonsten wissen wir nur, dass Lisa Gerhardt am Tag ihrer Ermordung keinen Geschlechtsverkehr hatte. Es aber offensichtlich jemand darauf angelegt hatte. Die Fingerabdrücke, die wir in der Wohnung gefunden haben, werden noch abgeglichen. Da könnten noch welche von Ihnen dabei sein. Aber nur am Tisch. Und an der Tür. Wissen Sie, was ich mich frage? Nein. Darf ich hier rauchen? Klar. Auf gar keinen Fall. Wir sind nicht die Einzigen, die Sie beobachten. Nein? Nein. Da unten stehen ein paar Jungs rum, hübsch, auffällig, unauffällig. Bomberjacken, muskelbepackt, kurz geschoren. Mensch, Kuli, was hast du denn ausgefressen? Ich? Komm jetzt, hör doch mal auf. Herr Kuhlenkampf. Sie sind doch kein Verbrecher, oder? Auf keinen Fall. Na, wenn Sie das sagen, da frage ich mich doch. Ich meine, sind Sie sicher, dass Sie nichts gesehen haben in der Wohnung von Lisa Gerhardt, was Sie mir eventuell sagen sollten? Wir haben alles gesagt, was wir wissen. Naja. Naja? Ach, nichts. Schade. Ja. Sie können sich bei mir melden, Herr Kuhlenkamp. Sie natürlich auch, Herr Uhlenbrock. Ja, Wiedersehen. Mir wird langsam komisch. Mir auch. Wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Wo ist denn nun das Foto? Ich habe das in einer meiner Schallplatten versteckt. Okay, und in welcher? Weiß ich nicht mehr. Was? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja auch alles voll aufregend. Ich kann mir das nicht merken. Das ist irgendwie zu viel für mich. Mach du das mal alles und so. Irgendwas zwischen Stevie Wonder und Curtis Mayfield. Die Soul-Nummer. Wahrscheinlich in der Nähe des Schreibtischs. Also suchen, oder was? Ja, ja, klar. Leck mich am Arsch. Dann können die Bullen uns jetzt dabei zugucken, wie wir Schallplatten sortieren. Kannst ja den Vorhang zumachen. Da stehen die doch gleich wieder hier auf der Matte. Okay. Gil Scott Heron? Reflections oder Free Will? Nee. Marvin Gaye? Nee. Sag mal, wie sind die denn geordnet? Thematisch. Sie wollen Urlaub nehmen? Alle beide? Jawohl, Herr Kletzke. Möchten Sie die Nummer als kostenlose SMS auf Ihr Handy geschickt bekommen? Gerne, mache ich. Auf Wiederhören. Aber das geht doch nicht so kurzfristig. Wie soll ich denn das organisieren? Das ist wegen meiner Tochter. In Barcelona. Habe ich Ihnen doch erzählt. Hier arbeiten über 100 Leute. Sie können froh sein, wenn ich mir Ihren Namen merke. Jawohl, Herr Kletzke. Außerdem, Sie sind noch in der Probezeit, Herr Kuhlenkampf. Sie können gar keinen Urlaub nehmen. Nicht? Nein. Ach. Aber ich brauche den Urlaub, Herr Kletzke. Wissen Sie, Luna wird ja nicht jeden Tag eingeschult. Und Ihre Mutter kann schon nicht dabei sein, weil sie keinen Urlaub bekommen hat. Sehen Sie, die Spanier machen es richtig. Dieses ganze Sozialgetue und am Ende stimmen die Zahlen nicht. Und ich muss hier alle entlassen, weil Sie Ihre Tochter einschulen. Ja, natürlich, Herr Kletzke, aber Luna hat doch diese Gehbehinderung. Und es ist wirklich schwierig, da jemanden zu finden, der sie in die Schule bringen kann an ihrem ersten Tag. Ja, ja, schon gut, sparen sich die Tränendrüsennummer. Also gut, eine Woche. Aber wehe, Sie sind auch nur eine Minute später wieder am Platz als vereinbart. Natürlich, Herr Kletzke. Herr Kletzke? Was? Ich kündige. Von mir aus. Tschüss. Bist du bescheuert? Was soll denn das? Ja, es passt schon. Ich habe da eh keinen Bock drauf. Deine Tochter heißt Luna? War eine Idee ihrer Mutter. Luna Uhlenbrock? Ja, was dagegen? Nee, natürlich nicht. Die ist echt gehbehindert? Nee, natürlich nicht. Dann ist ja gut. Ja? Wir sind's. Sie. Wir wollen das Geld. Jetzt. Wir wissen, dass Sie an uns dran sind, aber noch haben wir die Trümpfe in der Hand. Ich habe keine 500.000. Wie viel haben Sie denn? Ist das jetzt der andere Erpresser? 200.000, 200.000 kann ich klar machen. Dafür bekomme ich absolute Ruhe. Nach der Wahl kriegen Sie dann nochmals 100.000 und dann ist Schluss. Einverstanden. Ja. Die erste Übergabe ist morgen, die zweite 3 Tage nach der Wahl. Und zwar am Bahnhof Zoo. Sie stecken das Geld in ein Schließfach und geben den Schlüssel dem Verkäufer des großen Zeitschriftenladens. Zur Aufbewahrung. Dort wird er dann von uns abgeholt. Aber keine Tricks, klar? Ja, klar. Und falls Sie vorhaben sollten, rund um das Schließfach Ihre Männer zu postieren, in dem Moment, wo der eine von uns geschnappt wird, ist der andere schon bei der Presse und der Polizei. Genau. Und wir sind auch noch viel mehr als nur wir zwei. Die Sache geht auf jeden Fall schief, kapiert? Kapiert. Ich lass mir von solchen Leuten meine Karriere nicht ruinieren. Mein Leben. Dann zahlst du also? Ja. Ich habe schon mit Björn telefoniert. Er macht Geld flüssig. Gut. Henning? Was? Tut's dir leid? Dass Lisa... Dass die Frau tot ist? Nein. Das, was du mir antust. Ja. Susanne, warst du es? Du bist so ein Idiot. Thank you. Finde ich schön, dass du mir nicht mehr böse bist und angerufen hast. Hättest du mir aber ruhig gleich mal sagen können, wie das alles wirklich gelaufen ist. Naja, tut mir leid, Bettina. Tut mir wirklich leid. Es hat mich alles irgendwie überfordert. Mach das ja nicht so oft. Alles. Klar. Habt ihr das Geld denn jetzt? Ja, ja. Das war eigentlich echt lustig. Der Paul, der hat sich so ein bisschen verkleidet, mit Schnurrbart und so. Hat den Schlüssel abgeholt und dann sind wir wie so Agenten ein paar Mal um die Schließfächer rumgeschlichen. Cool. Da war aber wirklich keiner. Mhm. Naja, und dann haben wir das Geld geholt und ja, war echt total einfach. 200.000 Euro. Mann, Mann, Mann. 200.000 Euro. Ja, Wahnsinn, oder? Mhm. Ich meine, das gehört natürlich nicht uns, das Geld. Das gehört der Polizei. Logisch. Logisch. Habt ihr das Geld der Polizei schon gegeben? Nee, wir kriegen ja noch was. Nach der Wahl. Ah, richtig. Ja, Paul ist jetzt erstmal in Barcelona bei seiner Tochter. Süß. Die warten ja nicht mit der Einschulung. Wir überlegen noch, wie wir das dem Kommissar alles erklären sollen. So richtig zugegeben hat Bürger den Mord ja nicht. Vielleicht war der das ja auch gar nicht. Meinst du? Nee, der war das bestimmt. Ach, Uli. Ach, Bettina. Aber sag mal, wenn man das Geld der Polizei gar nicht gibt. Wie jetzt? Na, stell dir doch mal vor, du und ich und 300.000 Euro. Wir beide irgendwo auf den Seychellen. Das wäre doch toll, oder? Wir beide. Na klar. Und Paul? Kriegt eine Postkarte. Nee, das kann ich nicht machen. Okay, schade. Ja, wirklich schade. Nein, du verstehst nicht. Pass auf, mein Süßer. Was hältst du davon? Ihr gebt mir das Geld. Dafür zeige ich euch nicht wegen Erpressung an. Was? Naja, ich habe jetzt den Blumenladen für mich. Endlich. Aber das kostet ja auch alles, wenn man sich vergrößern will. Du willst uns erpressen? Ja, klar. Jetzt mal unter uns. Glaubst du, ich steige mit so einem Typen wie dir freiwillig ins Bett? Ich musste ja irgendwie an euch dranbleiben, um zu sehen, was ihr mit dem Foto macht. Aber ich kannte dich schon. Ich kannte dich schon, bevor du zu mir ins Geschäft gekommen bist, Uli. Ich stand ganz in der Nähe, als du zusammen mit Paul bei Lisa reinmarschiert bist. Ich habe euch gesehen. Du warst da? Ja, ich war da. Moment mal. Heißt das, du hast Lisa Gerhardt umgebracht? Oh, du hast ja doch ein bisschen Hirn. Wegen eines Blumenladens? Quatsch, der Blumenladen ist nur so ein nettes Extra. Aber Henning hat mir alles versprochen, verstehst du? Er hat mir alles versprochen, was Lisa gekriegt hat. Er hat mir gesagt, er liebt mich. Jeden Tag musste ich mir ihre Angebereien anhören. Jeden Tag hat sie mir vorgeschwärmt von ihrem berühmten Henning. Dabei kannte sie ihn nur durch mich. Ich war zuerst da, verstehst du? Mich wollte er. Mich. Mord aus Eifersucht. Ich wollte das gar nicht. Kaum wart ihr weg, bin ich zu ihr rein. Sie hat mir das Foto unter die Nase gerieben, um mir zu zeigen, wie sehr die beiden sich geliebt haben. Wollte mein Mitleid, weil er sie geschlagen hat. Diese Schlampe. Da habe ich rot gesehen. Passiert mir manchmal. Und weißt du was? Nee. Das war total einfach. Das geht richtig leicht. Du nimmst dir irgendeinen schweren Gegenstand, der irgendwo in der Gegend rumsteht, und schlägst zu. Und nochmal. Und nochmal. Und irgendwann bewegt sich da nichts mehr. Bettina, du bist krank. Ja, schön was. Vermindert zurechnungsfähig heißt das, glaube ich. Aber warum hast du mir das Foto in den Briefkasten geworfen? Warum ich? Was sollte das? Weil du so scheiß dämlich aussiehst. Und weil ich mir dachte, dass ihr da irgendwas veranstaltet mit Henning. Entweder zur Polizei rennt oder ihm Feuer macht, euch selbst verdächtig macht oder ihn. Hauptsache, ich war aus der Sache raus. Aber genug mit dem Gequatsche. Ich will das Geld. Wo ist es? Ja, wo ist das Geld? Fragen wir doch mal Kommissar Bernauer. Ich glaube, wir haben genug, oder? Was soll denn der Scheiß? Ach, guck mal hier. Das ist eine Wanze. Tut bestimmt weh, wenn man die hinterher wieder ablöst. Was? Ja, weißt du, das war so. Ich habe ein bisschen gelogen. Wir haben dem Kommissar gestern das Geld gegeben. Da hat er sich aber gefreut, der Kommissar. Meinte nur gleich, dass er nicht glaubt, dass Bürger der Täter ist. Und Ehrlich gesagt, wir waren davon auch nicht ganz überzeugt. Aber wir hatten uns auf diesen ganzen Quatsch nur mal eingelassen, da wollten wir es auch zu Ende bringen. Ja, und dann hat er gesagt, dass es da wohl DNA-Spuren einer unbekannten Frau an der Leiche gab. Also wir hätten ja auf Bürgers Frau getippt, war aber falsch. Oh, ich mach mal auf, ne? Das ist eine Falle? Guten Tag, Frau Rudolf. Bernauer ist mein Name. Frau Rudolf, ich mach's kurz. Ich nehme Sie vorläufig fest wegen Mordes an Ihrer Teilhaberin Lisa Gerhardt. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern und bla bla bla. Aber das wissen Sie ja sicher alles. Darf man hier eigentlich rauchen? Ihr seid alles solche Arschlöcher. Böses Ende. Es sprachen Kuli, Bjarne Mädel, Paul, Florian Lukas, Henning Bürger, Stefan Schad, Bettina Kerstin Dräger, Susanne Bürger, Ulrike C. Scharre, Bernauer Gerd Baltus, Lisa Mareike Fell und als Herr Kletzke Lutz Herkenrath. Technische Realisation und Musik Kai Poppe, Buch und Regie Sven Stricker. Auf Wiederhören. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das ist ein Satz von Willy Brandt und er besteht bis heute. Wir brauchen Stabilität, eine klare Haltung zu Kriegseinsätzen, einen unbedingten Willen zu friedlicher Koexistenz im Sinne allumfassender Toleranz. Deutschland ist ein friedliches und friedliebendes Land. Und wir sind die Partei, die Deutschland ist ein friedliches Land. Wir freuen uns über die Wahl. Der kann schön reden, der Bürger. Als positives Zeichen für Deutschland. Naja, ich mach mal aus. Ich glaub dem das, was er sagt. Echt? Nicht? Nur weil der irgendwelche seltsamen Obsessionen hat, der muss ja nicht gleich komplett bescheuert sein. Stimmt. Aber geprügelt hat er trotzdem. Das stimmt. Was hast du jetzt vor? So ohne Job. Weiß nicht, mal sehen. Mich treiben lassen. Und du, wenn du aus Barcelona zurück bist? Vielleicht komme ich ja gar nicht zurück. Man muss ja auch immer irgendwo bleiben. Immerhin ist da meine Tochter. Ja, klar. Komische Geschichte, das alles. Ich hab dir eigentlich nie getraut, der Bettina. Nee? Nee. Ich meine, stimmt ja schon. War doch komisch, dass die mit mir ins Bett geht, oder? Ich meine, guck doch mal, wie die aussieht und wie ich aussehe. Ich finde das gar nicht komisch. Nee? Nee. Du kannst den Scheiß jetzt mal übrigens ausmachen, Kuli. Sonst ziehe ich mir hier gleich die Badehose an. Aber klingt doch super, oder? Geräusche in Stereo von 1965 ist eine echte Rarität. Ja, total super. Sag mal, wir können ja vorher noch, also vor meiner Abfahrt, können wir doch nochmal so einen Videoabend machen, wenn du willst. Ach nee. Nee? Nimm's nicht persönlich, aber Paul, ich suche keinen Freund. Tut mir leid. Ach so. Bruce Willis? Läuft. Oder was von Tarantino? Schließt sich das aus? Nee, aber Pulp Fiction kennt doch wirklich jeder. Den muss ich nicht nochmal sehen. Mal was Neues gucken. Ja, aber was Neues von Bruce Willis ist nicht so gut wie was Altes von Bruce Willis. Und nur weil was Neues ist, muss man... konservativ, oder was? Was hat denn das mit konservativ zu tun, wenn man einen alten Film besser findet als einen neuen? Der hat doch schon seit Ewigkeiten keinen guten Film mehr gedreht. Sin City, was ist mit Sin City? Er spielt da nur eine Nebenrolle. Sie hörten eine Autorenproduktion aus dem Jahr 2011.